1b. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und wiederholen Sie. 1. Es ist nicht gut, seine persönlichen Daten in sozialen Netzwerken öffentlich zu machen. 2. Andererseits ist es die Entscheidung des Benutzers, was er auf die Seiten stellt. 3. Man sollte nur Daten von sich öffentlich machen, die ruhig jeder lesen kann. 4. Alle Internetaktivitäten werden ausgewertet und für gezielte Werbung verwendet. 5. Allerdings ist es auch ein Vorteil, wenn man hauptsächlich Werbung bekommt, die einen wirklich interessiert. 6. Oft wollen sich die Benutzer von sozialen Netzwerken nur selbst darstellen und allen zeigen, wie beliebt sie sind. 7. Viele schaden ihrer beruflichen Karriere, wenn sie zum Beispiel Fotos von wilden Partys ins Netz stellen. 8. Allerdings ist es nicht so leicht, Zugang zu einer Seite zu bekommen, auf der man nicht als Freund eingetragen ist. 9. Wichtig ist es auf jeden Fall, Kindern und Jugendlichen den richtigen Umgang mit sozialen Netzwerken zu erklären. 10. Das Netz bietet viele Möglichkeiten, zu lernen und sich zu informieren. 11. Soziale Netzwerke haben auch politisch vieles bewegt, was natürlich sowohl Chance als auch Gefahr ist.